Abschnitt 10 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilda Mann. Kapitel 4. Von Norwegen über Schottland und die Färöer nach Island. Teil 1. Um nach Grönlands Ostküste zu langen, war es, wie bereits erwähnt, meine Absicht, einen norwegischen Seehundsfänger zu bewegen, dass er uns von Island abholen und uns hinüberbringen sollte. Nachdem ich unter Handlungen mit den Reedereien mehrerer Seehundsfänger geflogen, einigte ich mich schließlich mit dem Reeder des Seehundsfängers Jason aus Sandefjord dahin, dass uns der Jason von Island abholen und den Versuch machen solle, uns an der Ostküste von Grönland an Land zu setzen, wogegen ich mich verpflichtete, dass der Jason dadurch keinen pekuniären Verlust erleiden dürfe, indem er zum Beispiel seinen Fang oder dergleich vernachlässigste. Jasons Kapitän, Moritz Jakobsen, war ein ruhiger und erfahrener Eismeerschiffer. Meine Verabredung mit ihm ging darauf hinaus, dass er auf seinem Wege nach dem Fangfeld in der Dänemarkstraße, nachdem er im Frühling in der Gegend von Jan Mayen auf Fang ausgewiesen war, uns Anfang Juni abholen sollte, entweder aus Isafjord oder, wenn hier Eisverhinderungen eintreten sollten, aus Dyrafjord auf Island. Am 2. Mai verließ ich Christiania, um mich über Kopenhagen und London nach Leed zu begeben, wo ich mit den übrigen Teilnehmern der Expedition zusammentreffen wollte. Diese verließen Christiania einen Tag nach mir, um mit dem Dampfer über Christianssand nach Schottland zu gehen. Sie hatten die ganze Ausrüstung der Expedition bei sich. Viele vernünftige Leute schüttelten bedenklich die Köpfe und drückten uns wehmütig die Hände, als wir reisten. Man dachte, wenn man es auch nicht aussprach, dies ist wohl das letzte Mal, dass wir uns sehen. Die Abreise schildert Balto folgendermaßen. Als wir die Stadt verließen und auf die Dampferbrücke gingen, waren da viele Frauen und Herren, die uns an den Dampfer begleiteten, um uns Glück wünschen zu können und Hurra zu rufen. Diese Glückwünsche brachten uns die Leute in all den kleinen Städten dar, die zwischen Christiania und Christianssand liegen, denn sie glaubten, dass wir nie wieder zurückkehren würden. Es würde uns wohl so gehen wie Herrn Sinclair, der auf Raub nach Norwegen ausgezogen war. In Kopenhagen suchte ich Kapitän Horn, den Leiter der dänischen Frauenbootsexpedition nach Grönlands Ostküste, auf und erhielt von ihm allerlei wertvolle Auskünfte über die Eisverhältnisse in dem von ihm bereisten Teil der Ostküste. Hier traf ich ebenfalls den Handlungsgehülfen Maigard, der in Gemeinschaft mit dem Amerikaner Peary eine Wanderung über das Inlandseis unternommen hatte, 1886. Er war einer der äußerst wenigen, die lichten Blickes in die Zukunft der Expedition schauten und nicht an der Möglichkeit einer Durchquerung Grönlands zweifelten. In Leed traf ich dann, wie bereits gesagt, mit den übrigen Mitgliedern der Expedition zusammen, die sich scheinbar in bestem Wohlsein befanden und viele Freundlichkeiten von dort ansässigen Landsleuten empfangen hatten. Balto spricht in seinem Bericht von dem norwegischen Konsul wie von einem zweiten Vater, den er in Lied gefunden und der sie alle ganz übermäßig traktierte. Es scheint, als habe er an vielen Orten Vetter gefunden. Nachdem wir viele Beweise schottischer Gastfreundschaft in Empfang genommen hatten, begaben wir uns am Abend des 9. Mai an Bord des dänischen Dampfers Tira, der in Granton ein wenig nördlich von Lied lag und der uns nach Island führen sollte. Die Tira gehört der Vereinigten Dampfschiffsgesellschaft in Kopenhagen und ist eine der beiden Dampfer, welche eine feste Route zwischen Dänemark und Island bilden. Um Mitternacht nahmen wir Abschied von den letzten Freunden, die uns auf die einsame Brücke das Geleit gegeben hatten, und steuerten ins Dunkel hinaus, um unseren Kurs nordwärts zu nehmen. Fern in der Nordsee, umbraust von Meeresschlag und Wellenbrandung, liegen einige kleine Inseln. Es sind die Färöer. Von mehr denn 1000 Jahren entdeckten die Norweger sie und siedelten sich dort an, und seither gehörten die Inseln während langer Zeiten zu Norwegen, und norwegische Fahrzeuge kamen Jahr aus, Jahr rein dahin. Die Zeiten sind längst entschwunden, nur ganz ausnahmsweise verirrt sich einmal ein Norweger nach diesen Inseln. Von aller Welt abgeschlossen führen die Bewohner dort draußen im Meer ein Leben für sich. Die Bevölkerung bildet einen kleinen abgesonderten und verschollenen Überrest einer längst entschwundenen Zeit. Aber wenn wir Norweger zu ihnen kommen, werden wir trotzdem fühlen, dass wir aus einem Stamm entsprossen sind. Sie haben noch viel von dem alten norwegischen Volkscharakter und sprechen noch die alte norwegische Sprache, die wir selber längst vergessen haben. Abgeschlossen in sich selbst, über den Erinnerungen nordischer Größe brütend, erhalten diese Leute ein seltsames Gepräge, das etwas ganz Einartiges hat, gleich wie die Inseln, auf denen sie wohnen. Die Färöer sind durch vulkanische Tätigkeit entstanden und bestehen teils aus Basalt, der sich in geschmolzenem Zustand zu verschiedenen Zeiten in gewaltigen Strömen aus der Erde ergossen hat, wie die Lava heutzutage den Vulkanen entströmt. Diese Ströme sind gleichmäßig bis an alle Seiten geflossen und erstarrt, der eine über dem anderen, und bilden jetzt eine Unzahl fast waagerechter Schichten, wie das überall an den Seiten der Felsen ersichtlich ist. Diese erhalten dadurch etwas eigenartig Gestreiftes und bilden häufig Absätze gleichmächtigen zum Gipfel auf steigenden Stufen, der waagerecht abgeschnitten und oben flach ist. Ursprünglich haben die Färöer wohl ein großes zusammenhängendes Land gebildet, wie Island jetzt, aber der Basalt ist eine lose Steinart, die leicht verwittert. Im Laufe der Zeiten haben Regen, Frost, Eis, vor allem aber das Meer dazu beigetragen, das Land in diese Anzahl kleiner Inseln zu verschneiden, die wir jetzt vorfinden. Diese Überreste früheren Landes bieten aber einen unendlichen Reichtum an wilden malerischen Formen dar, besonders an der West- und der Nordküste, wo das Meer am waldsamsten eindringt und sich am stärksten einbohrt, sind sie am zerklüftesten. Die dunklen Basaltwände stürzen sich oft in einer Höhe von mehreren hundert, Jahrtausend Fuß ins Meer Häufig aber ragen noch einzelne Felsstücke mit vielen wunderlichen Gestaltungen vor denselben auf. Die Wogen brechen sich dagegen und schleißen sie mehr und mehr ab, vermochten aber doch noch nicht, sie ganz zu entfernen. Wenn das Meer mit seiner ganzen Gewalt auf die Insel steht, wenn diese dunklen, mächtigen Nordseewellen von weit her herangerollt kommen, ihre nassen Schwingen ausbreitend und einander in ununterbrochener Reihenfolge jagend, um sich dann mit donnerähnlichen Getöse bestimmten Zwischenräumen in die Klüfte und Höhlen zu stürzen, die sie selber gegraben haben. Wenn die Brandung tobt und sich weiß schäumend an allen Ecken bricht, wenn der Gischt hoch über die Bergwände und bis ins Land hinein aufspritzt, dann kann es wohl vorkommen, dass diese Inseln einen so stürmisch meeresfrischen Anblick gewähren, welchen zu schildern Worte nicht ausreichen. Aber Jahr aus Jahr ein bricht sich das Meer auf diese Weise an den Klippen. Unablässig wird das Vernichtungswerk besonders von Western her fortgesetzt. Die Inseln schwinden unmerklich hin. Steine und weißer Gischt, das sind die Hauptzüge einer verworrenen Landschaft. Außerdem aber trägt das Vogelleben in nicht geringem Grade zu ihrer Eigentümlichkeit bei. Die Basaltwände mit ihren zahllosen Absätzen bieten den Seevögeln aller Art einen vorzüglichen Schlupfwinkel dar. Sie sind denn auch in großer Reichhaltigkeit vertreten. Es wimmelt im Wasser und auf dem Felsen von Vögeln. In der Luft über dem Wasser schwebend, heben sie sich gegen die dunklen Basaltwände gleich einem lustigen Schneegestöber ab. Nach diesen Inseln richteten wir unseren Kurs. Erst nach einer mehr als zweitätigen Reise bei schönstem Wetter langten wir bei Tangiswag, einem kleinen Flecken auf der südlichsten Insel, Sudero, an. Es liegt an einem kleinen Fjord oder Einschnitt von verhältnismäßig niedrigen Basaltfelsen umgeben und bietet, soweit mir bekannt, kein besonderes Interesse dar. Sobald das Schiff die Anker ausgeworfen hatte, stieß vom Lande ein Boot ab und näherte sich uns. Es wurde von 6 jungen, mütigen Feringern gerudert, die ihr eigentümliches Nationalkostüm trugen, bestehend aus einem Wams von dunkelbrauner oder kaffeebrauner Farbe, Kniebeinkleidern, einer eigenartigen Mütze, die Ähnlichkeit mit unseren norwegischen Zipfelmützen hat, die aber oben in Falten gelegt und gewöhnlich dunkelbraun, blau oder rot gestreift ist. Auf den Füßen hatten sie sonderbare Lederschuhe, die sehr bequem zu sitzen schienen. Sie waren aus einem einzigen Stück Leder verfertigt, das in die Höhe gebogen und auf der Oberseite zusammengenäht war, und wurden ähnlich wie die Sandalen an die Füße geschnallt. Das Boot legte beim Schiffe an, und der Distriktsart und der Ortsrichter kamen an Bord. Während das Boot dort lag, versuchte ich, der Sprache der Feringer zu lauschen und, wenn möglich, ein wenig davon zu verstehen. Ich wusste ja, dass sie von der alten Norwegischen abstammte und hatte gehört, dass sie mit unserem ländlichen Dialekt Ähnlichkeit haben sollte, aber im Anfang bemühte ich mich vergebens, auch nur ein einziges Wort aufzuschnappen, und doch klang der Akzent und der Tonfall genauso, als höre man daheim in der Gegend von Bergen die Fischer miteinander plaudern. Nach einem mehrstündigen Aufenthalt setzten wir unsere Fahrt fort. Auf dem Wege nach Norden zu hatten wir eine frische Brise und ziemlich dichte Nebel. Wir konnten jedoch Kleindämon und Großdämon, an welchen wir vorüberkamen, erkennen. Es sind dies zwei kleine Basaltinseln, die fast lochrecht aus der See aufsteigen und im Wesentlichen zahlreichen Seevögeln als Schlupfwinkel dienen. Großdämon hat einen einzigen Ansiedler, dessen Hof auf dem Gipfel der Südseite der Insel liegt. Waren und dergleich, was von hier herab soll, wird von der lotrechten Felswand an den Strand hinabgewunden. Die Leute selber gelangen mittelst eines zum Teil in den Felsen gehauenen Fußpfades hinauf und hinab. Da die Küste überall sehr steil ist, kann dort im Winter kein Boot aufbewahrt werden. Es muss im Herbst von der Küste fortgenommen werden. Gebricht es den Bewohnern an irgend etwas, so müssen sie es durch ein Signal zu erkennen geben. Dann kommen Leute zu ihnen, falls eine Annäherung möglich ist. Von Anfang November bis Ende März ist es freilich schwer genug, mit einem Boot an der Insel zu landen, da die See dann so heftig auf die Küste zu stehen pflegt. In diesem Zeitraum pflegen die Inselbewohner fast ganz von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Man erzählte mir, dass ihnen vor einer Reihe von Jahren das Feuer ausgegangen sei. Es war Mitte November. Sie hatten keine Zündhölzer und mussten infolgedessen ein halbes Jahr von kalten Speisen leben, ohne Feuer im Ofen oder Licht an den langen Winterabenden. Auf Großdämon würde, soweit wir wissen, der Norweger Sigmund Bresteson, der Nationalheld der Färinger, von seinem Feinde Trant überfallen, und von hier aus soll er, als er Verfolgte wurde, zusammen mit seinen Brüdern Thora und Einar ins Wasser gesprungen und nach Süderö, eine Meile südwärts, geschwommen sein. Erzählt die Sage wahr, was mir sehr zweifelhaft erscheint, so ist diese Schwimmtour die größte Heldentat gewesen, die jemals ausgeführt wurde, denn Sigmund musste nicht nur schwimmen, sondern als Einar völlig erschöpft war, musste er ihn auf den Rücken nehmen und mit ihm schwimmen, bis er tot war, und als sie ein Viertel des Weges zurückgelegt hatten, nahm er Thora auf den Rücken und schwamm mit ihm, bis er Süderö erreichte. Hier wurde Thora von der Brandung fortgespült, während Sigmund die Küste erreichte. Dies soll sich zu Anfang des Winters zugetragen haben und in einem Fahrwasser mit starken Strömungen, das wären tüchtige Burschen für eine Nordpolexpedition gewesen. Gegen Nachmittag erreichten wir Tórshavn, welches bekanntlich die Hauptstadt der Färöer ist. Es ist der Sitz des Amtmannes der Insel sowie der übrigen Beamten. Es hat seine eigene Zeitung, die Mållätig, Morgendämmerung, die in Färingersprache gedruckt wird und jeden Sonnabend erscheint. Der Ort hat ein kleines Fort mit 3,5 Erzkanone und, wie man mir sagte, eine Besatzung von ungefähr 12 Mann, andere behaupteten freilich, es sei keine Spur von Besatzung vorhanden. Die Mauern waren so hoch, dass wir darüber hinweg springen konnten, als wir dort oben waren, um die Anlage zu besehen und das Tor verschlossen fanden. Die Stadt liegt an 2 Buchten in einem etwas unebenen Terrain, von kleineren Hügeln umgeben. Im Hintergrunde erheben sich höhere, jetzt mit Schnee bedeckte Felsen. Von der See gesehen gleicht Tórshavn in hohem Grade einem gewöhnlichen Küstenstädtchen im westlichen Norwegen. Die Tórshavner leben, wie die übrige Bevölkerung der Färöer, größtenteils von Fischen. Schafzucht wird freilich auch viel auf den Inseln betrieben. Man sieht hier überall so viele Schafe, wie sonst kaum irgendwo. Auf jeden Menschen sollen 18 Schafe kommen. Da wir infolge von Sturm vom Sonnabend bis zum Montag in Tórshavn bleiben, hatten wir Gelegenheit, den Tanz der Färinger zu sehen, der dort jeden Sonntagabend um 10 Uhr aufgeführt wird. Dies war der sonderbarste Tanz, der mir jemals vorgekommen ist. Er bestand darin, dass alle Tanzenden, hier mochten es wohl an 100 sein, Männer und Frauen, ohne Ordnung und ohne Einteilung, paarweise einander bei den Händen ergreifen und in einem einzigen großen Kreis oder einer langen Kette tanzen. Man bewegt sich in einer Art schleppendem Polkertritt zu dem Takt irgendeines Liedes, oft eines dänischen, meistens aber eines färöerischen. Zumal sind alte Heldenlieder mit monotoner, schleppender Melodie sehr beliebt. Alle Teilnehmer singen auf eine äußerst natürliche, gellende Weise mit. Es schien darauf anzukommen, wer am besten mit seiner Stimme durchzudringen imstande sei. So bewegt man sich ununterbrochen nach demselben Takt bis 1 oder 2 Uhr des Nachts im Kreise herum. Bei besonders feierlichen Gelegenheiten dauert diese Lustbarkeit auch wohl noch länger. Bei dem ganzen Tanz gibt es keine andere Abwechslung, als dass man verschiedene Schwingungen mit der Kette macht. Hat man Lust, sich zu beteiligen, so zerreißt man die Kette an einer beliebigen Stelle und reiht sich ein. Dies taten sofort mehrere von den Mitgliedern der Expedition. Sie gaben natürlich Acht, zwischen zwei schöne Mädchen zu kommen und widmeten sich dem Tanz mit einer Lebhaftigkeit und einer Ausdauer, die einer besseren Sache wert gewesen wäre. Dieser Tanz schien die einzige Art und Weise zu tanzen zu sein, die man auf den Färöern kannte. Er ist sicher eine Überlieferung von den alten Norwegern. Ein ähnlicher hat sich bis zum vorigen Jahrhundert auf Island erhalten. Er hieß Viki Vaka. In Norwegen ist er freilich schon seit langer Zeit verschwunden, und das kann uns nicht Wunder nehmen. Worin das Vergnügen bei dieser Lustbarkeit besteht, ist mir nicht recht klar geworden. Es ist doch etwas Eigenartiges mit diesen Überlieferungen aus der Vorzeit. Es hat etwas Rührendes, dass diese Menschen hier jeden Sonntagabend zusammenkommen, um einen Tanz zu tanzen, der überall sonst längst verschwunden ist, und um Heldenlieder zu singen, deren Sinn sie selber kaum mehr verstehen. Am Montagvormittag kamen wir zu dem kleinen Handelsort Klaksvik, dem nördlichsten Hafen, der auf den Färöern angelaufen wird. Er ist von hohen Basaltfelsen umringt, die eine selbst für die Färöer selten prononzierte Schichten und Terrassenformation haben. Hier halten wir uns 2 Stunden auf, dann geht die Fahrt nordwärts, und nachdem wir den Reichtum der wilden, zerrissenen Formen bewundert haben, welchen die Nordküste der Insel unserem Auge bietet, stechen wir wieder in See und nehmen unseren Kurs auf Island. Jetzt wird es uns an der Temperatur fühlbar, dass wir uns in nördlichen Breitengraden befinden. Die Lappen in ihren Rentierjacken froren natürlich nicht, aber einzelne von uns anderen, die kein Pelzwerk mit hatten, fanden die Luft doch ein wenig kühl. Dies veranlasste Hafner zu ziemlich ernsten Betrachtungen und er vertraute sich Balto an, der sofort zu uns kam und berichtete, »Er, Hafner, sagt zu mir, was haben wir nur einmal getan, dass wir mit diesen Menschen gegangen sind, die so wenig Zeug haben? Ich sehe, sie frieren schon jetzt, sie werden in Grönland sterben, wo es so kalt ist. Schwertrup, Dietrichsen, Christiansen und Nansen. Und da müssen wir beiden Lappen auch sterben, denn wir kennen ja den Weg nicht.« Hafner befand sich überhaupt weniger wohl an Bord. Im Anfang war er seekrank, was sich jedoch nach einigen Tagen gab. Balto meinte, weil er sich von ihm habe mit Seewasser taufen lassen, ganz vertraut mit der See und dem Schiffsleben, wurde er aber niemals. So konnte er sich durchaus nicht daran gewöhnen, unter Deck zu schlafen. Es war ihm zu beklommen dort. Er steckte Kopf und Arme in seine Pelzjacke, kroch wie ein Hund in einem Winkel auf Deck zusammen und schlief sicher ebenso gut wie wir. Balto, der schon früher Erfahrungen in Bezug auf die See gemacht hatte, fand sich dagegen gleich zurecht an Bord. Er stand auf gutem Fuß mit der Mannschaft und spielte dabei den großen Mann. Auf der Seereise von Schottland nach Island sowie auf dem Meere zwischen Island und Grönland nahm ich täglich Luftproben, hauptsächlich um den Kohlensäuregehalt zu untersuchen. Die Luftproben werden auf die in der Einleitung angeführte Weise genommen. So brachte ich sogar Luft aus dem Innern Grönlands mit nach Hause. Schon auf den Färöern verlauteten böse Nachrichten über die diesjährigen Eisverhältnisse auf Island. Das Eis sollte so tief südwärts liegen, wie es seit meines Gedenken nicht der Fall gewesen. Die Ostküste sei völlig unzugänglich. Nur allzu bald sollten wir die Wahrheit dieses Gerüchtes erfahren, indem wir schon nach 24-stündiger Reise in einer Entfernung von etwa 30 Meilen von Islands Ostküste auf Eis stießen. Wir schlugen eine nördliche Richtung ein, um zu sehen, ob es weiter nordwärts möglich sei, das Land zu erreichen. Es war aber vergebliche Mühe. Wir trafen auch mehrere Segler, die berichteten, dass sich das Eis ganz hoch nach Norden hinauf erstrecke. Am nächsten Tage, Mittwoch, den 16. Mai, machten wir am Morgen noch einen Versuch, die Ostküste ganz im Süden am Berufjord zu erreichen, aber auch hier hemmte das Eis schon 20 Meilen vom Lande entfernt unsere Fahrt. Da war nun nichts anderes zu tun. Wir mussten unseren Kurs südwärts nehmen und mit günstigem Winde segelten wir nun an der bergigen, malerischen Südküste Islands entlang. Am Nachmittage und Abend passierten wir Islands höchsten Berg, den Örafjökull, der dich direkt vom Meeresufer bis zu einer Höhe von 1960 Meter erhob. Als die Sonne ins Meer versank und ihre letzten Strahlen auf seine schneebedeckten Seiten und den Wolkenschleier warf, der seinen Gipfel umhüllt, da bot der Felsen einen großartigen Anblick dar. Hin und wieder zerteilten sich die Wolken, und seine ganze Kegelform mit ihren weichen Konturen enthüllte sich unserem Auge. Der Örafjökull ist ein Teil des Vatnajökull, auf dessen südlicher Seite er liegt, dieser bedeutendsten Gletschermasse in Island, die nächst dem grönländischen Inlandseis die größte Gletschermasse der arktischen Gegenden ist. Der Örafjökull ist ein alter Vulkan, der wohl nicht viele Ausbrüche gehabt hat, seit die Norweger sich zum ersten Mal in Island ansiedelten, der aber trotzdem vielen Schaden angerichtet hat. Bei einem Ausbruch in der Mitte des 14. Jahrhunderts zerstörte er 2 Kirchspiele und in Thorvaldur Thoroddsens Lysing-Island von Professor Armut Helland übersetzt, hieß es, dass ganz Litlahærad durch Jökullaub zerstört wurde. Fußnote: Wenn ein Eisgletscher über einem Vulkan lagert, entströmt diesen in der Regel keine Lava, sondern die Lava verwandelt sich in Asche. Dagegen schmilzt etwas von dem Jökulleis, während anderes zerbricht und mit gewaltiger Kraft von den Berg hinabstürzt. Dies nennt man Jökullaub. Da werden auf das Flachland Eis, große Steine, Kies und Schlamm hinabgeführt und nichts, was diesem Strom in den Weg kommt, kann widerstehen. Es ist leicht zu verstehen, dass solche Jökullaub weit gefährlicher sind als Lavaströme, weil sie mit einer so raschenden Schnelligkeit kommen, während die Lava nur langsam fortschreitet. Ende Fußnote. Und an einem Morgen 40 Höfe mit allem, was darin war, ins Meer gefegt wurden, so dass nur wenige Menschen entkamen. Es stürzen so viele Steine, Kies und Sand herab, dass dort, wo früher eine Tiefe von 30 Klaftern gewesen war, sich fortan eine Sandfläche erstreckte. Der letzte Ausbruch des Ør-Effa-Jökuls fand im Jahre 1727 statt. Es wurden viele Höfe zerstört und viele wie getötet. Westlich vom Ør-Effa-Jökull und weiter ins Land hinein im Farmedalur liegt Lakis Kraterreihe, wo im Jahr 1783 ein Ausbruch stattfand, der heftiger und entsetzlicher war als irgendein anderer seit der Ansiedlung Islands. Thoroddsen sagt, man weiß nicht, dass je auf der ganzen Welt auf einmal so viel Horn Lava zum Vorschein gekommen ist, wie bei diesem Ausbruch. Es heißt, dass in dieser Lava ebenso viel Steine enthalten sind wie in dem ganzen Mont Blanc. Überhaupt sind die mittleren und südwestlichen Teile Islands stark vulkanischer Natur. Man kann hier dieselben Kräfte in Wirksamkeit verfolgen, die sowohl Island wie die Färöer gebildet haben. Die Lavaströme aus der historischen Zeit haben sich bis 900 Quadratkilometer über älteren Tuft, Basalt oder präglacialer Lava ausgebreitet, während die Färöer wie die tote Ruine eines ehemals mächtigen Gebäudes da liegen, ist derselbe Baumeister auf Island noch immer in Tätigkeit. Die Hauptzüge in der Konstruktion sind an beiden Orten dieselben. Island ist gleichsam ein Stapel flacher Basaltschalen. Die Färöer gleichen den Überbleibseln eines solchen Stapels, der nach Osten zu in schräger Richtung ins Meer verläuft. Ende von Abschnitt 10. Von Sandra gelesen, neben Montreal.